bin dope und dick am Mic. Dudel ich hier ein paar Rhymes. Check die Floristen Nummer 1. Schick die anderen MCs heim. Der Beat direkt wie vom Vinyl. Einfach tight, einfach real. Ihr meint, wir hätten keinen Stil. Doch wir überzeugen mit Skill. Denn wir haben die Reime, von denen all die anderen träumen. Wenn du uns das nicht glaubst, kannst du dich selbst davon überzeugen. Die drei Bars bitter schärfer als Glassplitter. Immer derber, immer dicker. Wack MCs im Schlafzerficker. Wie beim Grillfest ein Gewitter stürmen hier eure Stage. Und es ist einfach nur bitter, euch da oben zuzusehen. Zeit, das Mic zu übernehmen und euch zu zeigen, wie das geht. Ich möchte, dass die Erde bebt, obwohl das bei dem Beatcom geht. Sagst du, doch wir werden's trotzdem tun. Also lernt und hört uns zu, hier kommt die tighteste Crew. Die Floristen, die wo wissen, wie zu spitten, denn die haben's im Blut. Und geht's dir grad beschissen, dann hör uns jetzt zu. Lass den Kopf nicht hängen, das wird schon, es liegt nicht an dir. Da waren schon andere vor dir hier, die haben's auch alle probiert. Doch auch du musst jetzt kapieren, dass es so nicht funktioniert. Da kann echt keiner was dafür, denn keiner rhymt so krass wie wir. Lass den Kopf nicht hängen, das wird schon, es liegt nicht an dir. Da waren schon andere vor dir hier, die haben's auch alle probiert. Doch auch du musst jetzt kapieren, dass es so nicht funktioniert. Da kann echt keiner was dafür, denn keiner rhymt so krass wie wir. Deutscher Rap ist wack, yeah. Richtig wegen dir, yeah. Spitze Bars und fick dein Arsch, ich stimm das Mic und du bleibst hier. Schau mich um, doch seh nix Realist und es tut mir weh, denn ich bin Rap, alte Schule, ganz so wie er lebt und lebt. Ich will einfach ein paar Bars bitten, nebenbei noch Gras kiffen. Einfach nicht wie ihr auf Knien Manager den Arsch küssen. Ihr seid ne Krankheit, die Rap in die Knie zwingt. Doch hier sind die Floristen, wir sind Hip-Hops neues Seekins. Als erwartet wie ein Ticker, der dir endlich frisches Weed bringt. Also zieh in Zug und check das Floristen Feeling, das Hip-Hop-Szene-Peeling, einfach dick so dicke Flows. Schick wie schlanke Frauen mit so richtig dicken Pose. Check diesen, denn fresche Flows müssen einfach fließen. Die Floristen sind das Beat, aus dem die dopen Reime spießen. Wir zerhacken sie wie Blütchen und verpacken sie in Tütchen. Roll dir ein Riesenhorn vorn und chill zu ein paar Zütchen. Lass den Kopf nicht hängen, das wird schon, es liegt nicht an dir. Da waren schon andere vor dir hier, die haben's auch alle probiert. Doch auch du musst jetzt kapieren, dass es so nicht funktioniert. Da kann echt keiner was dafür, denn keiner rhymt so krass wie wir. Lass den Kopf nicht hängen, das wird schon, es liegt nicht an dir. Da waren schon andere vor dir hier, die haben's auch alle probiert. Doch auch du musst jetzt kapieren, dass es so nicht funktioniert. Da kann echt keiner was dafür, denn keiner rhymt so krass wie wir. Yo, die Sonne scheint mir aus dem Arsch, wie bei einer Klassenfahrt in den sonnigen Süden, um sich zu vergnügen. Ich muss meine Wörter zügeln, denn das ist ein Chiller-Track. Nix über Schwanz und Muschi anzubauen, die packt die Nille weg. Und ihr ganzen Rack-Raps, eure Muschi auch. Denn wir sind die Floristen und verdammt nochmal kein Frauenhaus. Die ständig gleichen Tracks haben ein Bart wie Bin Laden und so viel sexy Peel wie der Papst im Vatikan. Ihr riecht's echt übelst nach Fischmark. Das liegt wohl daran, dass so sehr das Dödel auf dem Tisch lag. Doch ich pack das Messer aus und beschneid den guten Bengel. Yo, Digga, Dane, jetzt hast du einen Judenschwengel. Langsam wird's zu penislastig und zu rassistisch. Uns doch scheißegal, Bitches, wir fanden's witzig. Unser Sound ist spritzig, so wie Spritzpistolen. Euer Sound ist ment, wie Menthol. Lass den Kopf nicht hängen, das wird schon, es liegt nicht an dir. Da waren schon andere vor dir hier, die haben's auch alle probiert. Doch auch du musst jetzt kapieren, dass es so nicht funktioniert. Da kann echt keiner was dafür, denn keiner rhymt so krass wie wir. Lass den Kopf nicht hängen, das wird schon, es liegt nicht an dir. Da waren schon andere vor dir hier, die haben's auch alle probiert. Doch auch du musst jetzt kapieren, dass es so nicht funktioniert. Da kann echt keiner was dafür, denn keiner rhymt so krass wie wir.